1. Jacob setzte sein Reis fort und begab sich in das Land der östlichen Völker. 2. In der Steppe entdeckte einen Brunnen, und dem Dreher den lagerten, die dieser Brunnen zur Tränkung des Wies diente, ein schwerer Stein bedeckt jedoch die Brunnenöffnung. 3. Erst wenn alle den versammelt waren, rollten sie den Stein von der Brunnenöffnung weg, die Schaf zu tränken, und legten in anschließend wieder in seinen ursprünglichen Platz zurück. 4. Jacob fragte die Hirten, mein Bruder, woher kommt Sie erwiderten, wer sind aus Haran? 5. Daraufhin fragte sie, ob sie leben, den Sohn nahes, kannten, worauf sie bejahten. 6. Erkundigt sich nach Lebens Wohligehen, und sie bestätigten, dass es im Gutgehör, wo bei sie hinzufügten, dass sein Tochter Ryle gerade mit den Schafen came. 7. Jacob bemerkt, dass es noch mitten am Tag seien zu früh, das wie einzutreiben, und riet ihnen, die Schaf zu tränken und sie anschließend weiter werden zu lassen. 8. Die Hirten erklärten, dass sie dies nicht tun konnten, bevor alle den versammelt seien, die erst an der Stein von der Brunnenöffnung entfernt und die Schaf getränkt werden. 9. Warren Jacob noch mit ihnen sprach, traf Raoul, die Tochter seines Onkels, mit den Schafen ihres Vaters ein, sie die Herd hütet. 10. Als Jacob Raoul, die Tochter Labens und Sommet die Nickte seiner Mutter, so i Labens Schaf so, tratte hinzu, rollte den schweren Stein von der Brunnenöffnung und trankte die Herd seines Onkels. 11. Anschließend kust Jacob Raoul und begann laut zu weinen, überwältigt von seinen Gefühlen. 12. Jacob erzählt Raoul, dass der Cousin ihres Vaters und der Sohn Rebekkas sei, daraufhin eilte sie zu ihrem Vater, ihm dies Nachricht zu überbringen. 13. Als Laban die Nachricht über Jacob, den Sohn seiner Schwester, hort, eilte ihm entgegen, umarmte und kust ihn führt ihn in sein Haus, dort berichtet Jacob ihm alles, was geschehen war. 14. Laban sagt zu ihm, du bist tatsächlich mein Fleisch und Blut. Nachdem Jacob einen Monat lang bei ihm gewohnt hat, 15. Sprach Laban zu Jacob, obwohl du mein Verwandter bist, sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Nenn mir deinen gewünschten Lohn. 16. Laban hat zwei Tochter, die Altier Hiesli und die Junge Raoul. 17. Lee hat ausdruckslos Augen, waren Raoul ein Skone gestalt und ein ansprechend Aushen Bisaus. 18. D.A. Jacob Raoul liebte, Schlager Laban vor E.I.C.H. wo D.I.R. 7 Jahr lang für den Junge Tochter Raoul dienen. 19. Laban erwidert, es ist besser, sie dir zu geben, als sie einem Fremden zu überlassen, bleibe bei mir. 20. Jacob diente Laban 7 Jahr lang für Raoul, und aufgrund seiner Chefen lieb zu ausschienen im dies Jahr wie wenigst Tage. 21. Nach Ablauf dieser Zeit forderte Jacob Laban auf, gib mir mein Frau, denn die vereinbart Zeit ist vorüber, damit ich mit zu sammen Laban kann. 22. Daraufhin lud Laban albewohner des Orts ein und richtet ein großes Festmahl aus 23. Am Abend jedoch nahm Laban sein Tochter Lee und führte sie zu Jacob, der dann mit zu sammen lebte. 24. Laban gab seiner Tochter Lee sein Sklave in Silpa als besonlich Dienerin. 25. Am nächsten Morgen stellte Jacob fest, dass es Lee war. Er konfrontiert Laban und fragte, was es du mir angetan? Hab ich nicht für Raoul bei dir gearbeitet? Warum es du mich betrogen? 26. Laban erwidert, es ist in unserem Land nicht üblich, die Junge Tochter vor der Alteren zu verheiraten. 27. Fu fort, bin die Hochzeitswasch mit Lee, dann sollst du auch Raoul erhalten, unter der Bedingung, dass du mir weitere 7 Jahre dienst. 28. Jacob stimmte zu und bin die Wasch mit Lee, dann gab Laban im auch sein Tochter Raoul zur Frau. 29. Laban gab seiner Tochter Raoul ebenfalls sein Sklavin Billa als besonlich Dienerin. 30. Jacob lebte auch mit Raoul zusammen und liebte sie mehr als Lee. Anschließend diente Laban weitere 7 Jahr. 31. Als der Herr sah, dass Lee weniger geliebt ward, markte A SIE Fruchtbar, Warend Rahl Kindelos Blieb. 32. Leeward Schwanger und Gebar einen Sohn, den SIE Ruben nannte, den SIE sagt, der Herr hat mein Lied gesehen, nun wird mein Mann mich sicherlich lieben. 33. Danach wird SIE Ernut Schwanger und Gebar einen weiteren Sohn. SIE sagt, der Herr hat gehort, das ICH vernachlässigt wird, die Schaub hatte mir auch diesen gegeben. SIE nannte in Simeon. 34. Anschließend wird SIE nochmals schwanger und gebar einen dritten Sohn. SIE erklärt, nun wird mein Mann endlich an mir hängen, daich im Drehson geboren habe. Daher nannte SIE in Levi. 35. Später wird SIE ein viertes Mal schwanger und gebar einen Sohn. SIE sagt, jetzt will ICH den Herrn preisen. Die Schaub nannte SIE in Judah. Danach bekam SIE kein weiteren Kinder mehr.